Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 47 Lais an Musarion. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Du schreibst schöner, liebe Musarion, als du dir's einbildest. Lysias und Isokrates hätten mich mit aller ihrer Beredsamkeit nicht so gut überzeugen können, dass du glücklich bist, als ich es fühle, indem ich deinen Brief lese, wiewohl darin beinahe gar nicht von dir selbst die Rede ist. Du, meine Musarion, du, die ich immer wie meine leibliche Schwester liebte und, wie schmerzlich mir auch unsere Trennung war, nur darum bis nach Cyrene von mir ziehen ließ, weil ich glaubte, dass du mit keinem andern Mann glücklicher sein könntest als mit Kleonidas. Du bist, was ich wollte, dass du sein solltest. Kleonidas und Aristipp sind es nicht weniger, und wohl mir, dass die Götter, die mich unfähig machten, in mir selbst glücklich zu sein, mir zum Ersatz die Freude an der Glückseligkeit meiner Freunde gaben. Ich kenne keinen Mann, den ich mehr hätte lieben können als Aristippen, wenn ich dieser Liebe, die du so schön beschreibst, die nicht wie Liebe aussieht und doch so sehr Liebe ist, fähig genug wäre, um das für ihn zu sein, was ihm Kleone unfehlbar sein wird. Es wäre eine lächerliche Demut, wenn ich leugnen wollte, dass ich die Kunst, glücklich zu machen, welchen ich will, ziemlich gut verstehe und dass die Natur mich an den meisten Gaben, die dazu nötig sind, nicht verkürzt hat. Auch gestehe ich, das Vergnügen, einen Mann, der es wert ist, durch mich glücklich zu sein, kann mich auf kurze Zeit in die angenehme Täuschung versetzen, als ob ich es gleichfalls sei. Aber dass beides, das Glück, das ich gebe und was ich dagegen zu empfangen scheine, im Grunde bloße Täuschung ist, davon sind die wenigen, mit denen ich bisher den Versuch gemacht habe, so gut überzeugt als ich selbst. Ich muss wohl niemands Hälfte sein. Wenigstens hab ich den Mann noch nicht gesehen, mit dem ich mir eine Verbindung auf immer einzugehen getraute, ohne seine und meine Ruhe aufs Spiel zu setzen. Dies muss und wird euch andern wackern Hausfrauen unnatürlich vorkommen. Aber es ist nun einmal so mit mir, und ich kann nicht wünschen, dass es anders sei. Die Natur, die wie eine gute Mutter dafür sorgt, dass keines ihrer Kinder gegen die andern gar zu sehr zu kurz komme, hat es so eingerichtet, dass, wiewohl die Menschen immer klagen und es gern besser hätten, doch niemand sein Ich mit dem eines andern vertauschen möchte. So geht es auch mir. Da ich einmal Lais bin, so ergeb ich mich mit guter Art darein und danke Kleonen, dass sie mir die Sorge, in meinem Freund Aristipp den glücklichsten aller Männer zu sehen, abgenommen hat. er verdient es zu sein, er ist fähig es zu werden, und daß es ihr gelingen wird, hab ich von der stunde an nicht bezweifelt, da ich ihr bildniß bey learchen sah, denn ich erkannte auf den ersten blick aristipps hälfte in ihr. Ich werde nicht von Learchen ablassen, bis er mir, um welchen Preis es sei, eine Kopei von diesem Bilde schafft, die ich, dem Recht der Wiedervergeltung gemäß, in meinem Kabinett aufstellen kann. Indessen bitte ich sie und dich, liebe Musarion, das Kistchen, so dir mit diesem Briefe zukommen wird, und seinen Inhalt aus der Hand einer Freundin mit Freundschaft anzunehmen. Ihr werdet ein wenig erschrecken, aber ich bin so reich an solchem Spielzeug, dass ihr euch des Wertes halben kein Bedenken machen müsst. Die Perlen sind an Wasser, Größe und Rundung eine wie die andere. Ihr braucht sie also bloß zu zählen, um euch schwesterlich darein zu teilen. Wem das Kistchen bleiben soll, lasst gerad oder ungerad entscheiden. Ende von 47.